höre zuverlässig, dass die Pest um über 400 abgenommen hat. Die Zahl ist insgesamt 1388 und davon an der Pest 1031. 5. November, Tag des Herrn. Höre, die Pest nehme stark zu in Lambeth, St. Martins und Westminster. 8. November, Fastentag wegen der Pest, jetzt jeden zweiten Mittwoch im Monat. Nach Deptford. Und froh, außerhalb der Stadt zu sein, denn die Pest, so scheint es, wütet dort mehr denn je. 9. November. Die Sterbeliste ist zu unser aller Kummer diese Woche um 399 angewachsen, und das Anwachsen ist allgemein in der ganzen Stadt und den Vorstädten. 15. November. Die Pest, gelobt sei Gott, hat um fast 400 abgenommen. Macht diese Woche nur noch 1300 und einige. 21. November. Sehr froh zu hören, dass die Pest sehr heruntergegangen ist. Das heißt, insgesamt unter 1000 und die Pest 600 und einige und große Hoffnungen auf weitere Abnahme, weil diesen Tag ein sehr außerordentlich harter Frost. 23. November. Weiter großer Frost, was uns Hoffnung auf eine vollkommene Genesung von der Pest gibt. 27. November. Nach London mit einer Mietskutsche, die erste, die ich seit langem schon gewagt habe zu nehmen, und jetzt mit großem Unbehagen vor Angst. Wenig Leute auf den Straßen und keine Geschäfte offen, obwohl es noch nicht später als 5 oder 6 Uhr abends. 28. November. Beschlossen, nach Hause zu ziehen, sobald wir wüssten, wie es diese Woche mit der Pest geht, die, hoffen wir, stark abnehmen wird. 30. November. Große Freude diese Woche über die wöchentliche Liste, die auf 544 insgesamt gekommen ist und nur 333 von der Pest. Mein Vater schreibt mir, dass meine Tante Bell vor 7 Wochen an der Pest gestorben ist. 6. Dezember. Zeitig auf, der Fastentag wegen der Pest. 13. Dezember. Zur Börse, wo ich die schlimmen Nachrichten höre, zu meiner großen und unser aller großen Bestürzung, dass die Pest diese Woche wieder zugenommen hat, ungeachtet eines oder zweier Tage großen Frosts. Die Stadt beginnt so stark von Leuten zu wimmeln, dass es beachtlich wäre, wenn die Pest nicht unter uns anwachsen würde. Unsere arme kleine Gemeinde hat diese Woche die höchste Zahl in der ganzen City innerhalb der Mauern, nämlich 6 gegenüber einem letzte Woche, bei 57 insgesamt. 22. Dezember. Das Wetter ist die letzten 8 oder 9 Tage frostig gewesen, und deshalb hoffen wir auf ein Abnehmen der Pest in der nächsten Woche. Ansonsten möge Gott Gnade mit uns haben, denn wenn nicht, wird die Pest gewiss im nächsten Jahr weitergehen. 27. Dezember. Verärgert über meine Frau mit ihrem Verlangen, jetzt schon ein Dienstmädchen zu haben, bevor die Pest wirklich vorüber ist. Die Pest ist auf 152 zurückgegangen. So endet dieses Jahr. Meine ganze Familie ist wohlauf, bis auf meine Tante Bell, die an der Pest gestorben ist, wie auch ein paar Kinder meiner Cousine Sarah. Aber viele von jenen, die ich sehr gut kannte, sind tot. Doch zu unserer großen Freude füllt sich die Stadt schnell und die Geschäfte beginnen wieder zu öffnen. 1666, 3. Januar. Erhalte mit großer Freude die gute Nachricht vom Abnehmen der Pest diese Woche auf 70, obwohl es an dem Mangel an Leuten in London liegen muss, dass sie so niedrig ist. 10. Januar. Höre zu unserem Kummer, dass die Pest diese Woche von 70 auf 89 angewachsen ist. 13. Januar. Angst vor einem erneuten Anwachsen der Pest in dieser Woche. Wenn die Pest noch ein weiteres Jahr unter uns anhält, was soll aus uns werden? 15. Januar. 158 Tote durch die Pest. 19. Januar. Bemerkenswert, wie unendlich entblößt von Menschen Covent Garden ist. sind die City wieder so voll von Leuten wie je. 23. Januar. Gute Neuigkeiten vom Abnehmen der Pest. Jetzt nur noch 79 und das Ganze nur 272. 31. Januar. Nach Whitehall, wo zu meiner großen Freude die Leute wieder anfangen herumzuwimmeln. Der König bleibt bei seinem Entschluss, morgen in der Stadt zu sein, da die Pest diese Woche auf 56 abgenommen hat. 4. Februar, Tag des Herrn. Meine Frau und ich zum ersten Mal zusammen in der Kirche seit der Pest. Und jetzt auch nur, weil Mr. Mills zu seiner Rückkehr seine erste Predigt hält. In Erwartung einer großen Entschuldigung für sein Verlassen der Gemeinde, bevor irgendjemand anderes fortging. Und jetzt so lange zu warten, bis alle heimgekommen sind. Aber er gab nur eine sehr dürftige und kurze Rechtfertigung. 7. Februar. Fastentag wegen der Pest. Die schlimmsten unserer Befürchtungen hinsichtlich der Pest für das nächste Jahr sind vorüber. 13. Februar. Üble Nachricht heute Abend, dass die Pest diese Woche angewachsen ist. Und an vielen Orten sonst in der Stadt. Und in Chatham und anderswo. 16. Februar. Ins Coffeehouse, das erste Mal, dass ich wieder dort gewesen bin, wo es sehr voll war. Und Gesellschaft scheint, es hat es dort die ganze Pestzeit gegeben. 20. Februar. Ein bisschen in Sorge, dass ich diesen Nachmittag mit Mrs. Lane in zwei Häusern gewesen bin, die zuvor wegen der Pest verschlossen waren. 21. Februar. Zum Gresham College, das erste Mal nach der Seuche, dass ich da war. Und das zweite Mal, dass ich die Royal Society überhaupt traf. 22. Februar. Wir sind beunruhigt, dass die Seuche im Allgemeinen, da die Stadt so voll von Menschen, um 3 gestiegen sein soll. 1. März. Captain Cooks Dienstmagd ist seit 1 oder 2 Tagen krank an der Pest und ins Pesthaus geschafft worden. Aber gesegnet sei Gott. Diese Woche haben wir eine erfreuliche Liste. 237 in allem und 42 von der Pest. Und davon nur 6 in der City. Obwohl mein Lord Brownker sagt, dass diese 6 zumeist aus 9 Gemeinden sind, wo es letzte Woche keine gab. 7. März. Fastentag wegen der Pest. 14. März. Ganz allein zum Spazierengehen auf den Feldern hinter Gray's Inn. Machte, da es dunkel wurde, 2 oder 3 leichtfertige Rundgänge durch die leeren Plätze und Gassen bei Drury Lane. 22. März. Die Pest ist diese Woche um 4 gestiegen. 4. April. Fastentag wegen der Pest. 5. April. Die Pest ist zu unserem großen Kummer diese Woche um 9 gestiegen, was uns viel Furcht für das kommende Jahr macht. 9. April. Absicht, uns in Chelsea zu vergnügen. Aber als wir mit der Kutsche fast das Haus nahe am Flussufer erreicht hatten, ich meine den Swan, rief uns ein Gentleman im Vorübergehen zu, das Haus sei wegen der Seuche verschlossen worden. 23. April. Die Pest, höre ich, nimmt in der Stadt stark zu. Und über alle Maßen überall auf dem Land. 25. April. Die Pest, gelobt sei Gott, ist auf 16 diese Woche zurückgegangen. 1. Mai. Unsere Susan ist krank und hat sich mit starken Schmerzen in Kopf und Rücken zu Bett gelegt, was uns alle beunruhigt. 2. Mai. Finde Susan schon besser. Deshalb keine Angst, gezwungen zu sein, sie außer Hauses zu schaffen, wie wir es vorhatten. 3. Mai. Gegen meine Erwartung finde ich mein kleines Mädchen zu kränker. Überall hin nach einer Krankenpflegerin geschickt, um das Mädchen heimzuschaffen. Schickte schließlich nach der Mutter des Mädchens. Und sie übernimmt es, ihre Tochter eine Unterkunft und Pflegerin nahe bei sich zu besorgen, obwohl sie es nicht wagt, sie bei sich zu Hause aufzunehmen, um der Pfarrgemeinde willen, deren Küster ihr Mann ist. 12. Mai. Heute kam mein Mädchen Susan wieder zu uns. Ihre Krankheit hatte sich als Wechselfieber herausgestellt.